Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens. Dem Mann mit den eisernen Nerven, den stählernen Augen und dem goldenen Herzen. Dickie Dick Dickens, dem Polizeischreck von Chicago. Dickie Dick Dickens, dem Einmaligsten unter den Einmaligen, dem Tolldreistesten unter den Tolldreisten, dem Verbrechersten unter den Verbrechern. Gar manch einer von uns wird sich noch gern jener Zeit erinnern, da Dickies Name noch in aller Munde kursierte, der goldenen 20er Jahre. Danke, Maestro, das sind sie, die 20er Jahre. Die strahlendsten, die hellsten, die glänzendsten Jahre in Dickies Laufbahn. Zu dieser Zeit besaß er mehr Popularität als die berühmtesten Sterne am Leinwandhimmel. Besorgte Kenner der amerikanischen Volksseele sprachen sogar von einer Dickens-Massenpsychose. Man rauchte Pfeifentabak wie Dick. Der Original Dickie Dick Dickens Knast in der Zellophantüte. Man band sich seinen Schal wie Dick. Man hat nur einen Hals. Schützen Sie Ihr zerbrechliches Genick gegen unerwartete nächtliche Überfälle mit dem echten Dickie-Dick-Dickens-Halstuch aus robuster Naturseide. Auf den Speisekarten der vornehmen Hotels erschien ein neues Menü. Paprikaschnitzel à la Dick, scharf wie ein geladener Revolver. In den Ballsälen tanzte man nach einem neuen Schlager. Warum hast du bei den Frauen so viel Glück, liebe Dick, liebe Dick, liebe Dick, oh Dick? Warum machst du mit den Herzen immer Knick, liebe Dick, liebe Dick, liebe Dick, oh Dick? Warum brichst du allen Männern das Genick, liebe Dick, oh Dick, liebe Dick? Verrat mir deinen Trick. Warum hast du bei den Frauen so viel Glück, liebe Dick, liebe Dick, oh verrat mir deinen Trick. Und George Gershwin komponierte ihm zu Ehren das berühmte Concerto für Maschinenpistole und Orchester. Es-Dur, Opus 121. Meine Damen und Herren, verfolgten an ihren Lautsprechern die gigantische Karriere von Dickie Dick Dickens. Sie hörten mit uns, wie Dickie Dick Dickens dem großen Gangsterboss Jim Cooper, in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt, das Bananenverkäuferviertel von Chicago ablistete, wie er das neu erworbene Stadtgebiet gegen die Übergriffe der räuberischen Gangster absicherte, indem er ihnen in unermüdlicher Kleinarbeit den Garaus machte. Sie waren dabei, als sich Dickens der Festnahme durch die Polizei dadurch entzog, dass er den Polizisten kurzerhand die Pistolen aus den Halftern entwendete. Sie beobachteten, wie er der großmächtigen Organisation Jim Coopers die Beute eines Banküberfalls in Höhe von fast $1 Million abnahm, wie er damit aufs Land fuhr und sich der drohenden Verhaftung in einem erbeuteten Polizeiauto entzog. Und immer wieder war es Jim Cooper, der blindwütige Bandenführer, der Dickie Dick Dickens zu schaffen machte. Sie erlebten den erbitterten Konkurrenzkampf zwischen den beiden modernen Raubrittern, bei dem der Galgenvogel Cooper eine Menge Federn lassen musste, in dessen Verlauf er sogar für kurze Zeit hinter die Gitter des Untersuchungsgefängnisses wanderte. Sie verfolgten Dicks Bemühungen, sich eine eigene Verbrecherorganisation aufzubauen und waren Zeuge des brutalsten, hinterhältigsten Mordanschlages, der je in der Unterwelt Chicagos fehlgeschlagen ist. Sie vernahmen schließlich, wie der schwarze Kater Sebastian Dickie Dick Dickens das Leben rettete und wie die Grube, die Jim Cooper seinem Erzfeind geschaufelt hatte, zu seinem eigenen Grabe wurde. Jim Cooper und 13 seiner Männer wurden von einem Einsatzkommando der Polizei unter Führung von Kriminalkommissar Hillbilly zur Strecke gebracht. Ich gratuliere Ihnen, Herr Kommissar. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Zu große Worte, Herr Bezirksstaatsanwalt. Ich tat nur meine Pflicht. Eben. Die treue Pflichterfüllung ist es, die Ihnen die Anerkennung der ganzen Nation einträgt, mein lieber Hillbilly. Doch nun erzählen Sie geschwind, wie ist Ihnen dieser Schlag gelungen? Tja. Tja, angefangen hat es eigentlich mit einem Telefongespräch. Mein Assistent platzte ins Zimmer hinein und brüllte mich an. Ja, er ist immer ein wenig laut, aber diesmal brüllte er zurecht. Jemand hatte uns angerufen und mitgeteilt, dass wir Dickie Dick Dickens und Jim Cooper in einem bestimmten Haus der Park Avenue antreffen könnten. Und wer war dieser jemand? Unsere Nachforschungen blieben leider ohne Erfolg. Wir haben es nicht feststellen können. Nun, wir wissen, dass es Dickie Dick Dickens war, der Polizei diesen unbezahlbaren Tipp gegeben hat. Der Mann hat uns allerdings die falsche Adresse angegeben. Er nannte Park Avenue 149. Ich fuhr mit einer größeren Einsatzgruppe los, stellte aber fest, dass es in der Park Avenue ein Haus mit der Nummer 149 nicht gibt. Nanu, nanu. Aha, das dachten wir auch. Nanu, nanu. Jawohl, nanu. Und dann überlegten wir und dachten schon ingrimmig, jemand hätte sich einen dürftigen Spaß mit der Polizei erlaubt, als zufällig ein Automobil die Straße entlang kam. Na, das nenne ich mir einen glücklichen Zufall. Ja, wir handelten geistesgegenwärtig. Natürlich. Und hielten den Wagen an. Ein Instinkt hatte mir gesagt, dass der Fahrer dieses Wagens in der Park Avenue Bescheid wissen musste. Und tatsächlich, mein Instinkt sollte recht behalten. Und wer war der Fahrer? Die Situation erforderte rasches Handeln. Ich hielt es nicht für zweckmäßig, Zeit damit zu verschwenden, seine Personalien festzustellen. Es wäre zweifellos zweckmäßiger gewesen, er hätte es getan, denn der Fahrer des Wagens war kein anderer als Dickie Dick Dickens selbst. Durch diesen Mann erhielten wir den entscheidenden Hinweis. Er glaubte zu wissen, dass sich Dickens im Hause Park Avenue 49, nicht 149, aufhielt. Ferner hatte er im Vorüberfahren beobachtet, dass eine Menge Leute diesem Haus einen Besuch abstatteten. Jim Cooper mit seinen Spießgesellen, wie wir später feststellten. Sehr gut. Und was taten Sie darauf? Oh, geistesgegenwärtig umzingelten wir das Haus. Leider leisteten die Eingeschlossenen Widerstand, so dass wir zu den Waffen greifen mussten. Und dabei sind die Gangster sämtlich... Sämtlich, ja. Totalverlust. Befindet sich auch Dickie Dick Dickens unter den Toten? Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Wir wissen ja leider noch immer nicht, wie Dickens aussieht. Oh, das werden wir schon auch feststellen. Wem gehört das Haus in der Park Avenue? Der Besitzer ist ein sehr angesehener Bürger, Joshua Benedict Streubenguss, einer der bestrenommierten Juweliere unserer Stadt. Vielleicht sollten Sie mal Ihre bewährte Geistesgegenwart zu Hilfe nehmen und Mr. Streubenguss fragen, wie er sein Haus einer solchen Ansammlung von Verbrechern als Asyl zur Verfügung stellen konnte. Wie sich das trifft, Herr Bezirksstaatsanwalt, genau das wollte ich tun. Mit der nötigen Diskretion, versteht sich. Versteht sich. Zur gleichen Zeit saß Dickie Dick Dickens mit seinem ständigen Begleiter Opa Crackle, mit seiner Braut Effie Marconi und seinem neuen Mitarbeiter Bonko in einer kleinen, lauschigen Weinstube am westlichen Ufer des Michigansees. Pfui, Spinne. Herr Ober! Bitte, mein Herr. Was ist denn das? Da schwimmt ja eine Fliege in meinem Wein, Herr Ober. Oh, Verzeihung. Lassen Sie doch den Ober, Mr. Dickens. Wieso? Wir können froh sein, dass wir Wein trinken. Sonst wäre es weit schlimmer. Hey, hey, Bonko, was redest du denn nun schon wieder für einen Unsinn? Eine Fliege im Wein bedeutet langes, anhaltendes Glück. Ja? Das müssten Sie doch wissen. Das hat mir meine Großmutter schon beigebracht. Ja. Pein und Armut blühen mir. Sehne Fliege, ich im Bier. Krankheit und Beschwerden fühl ich. Schwimmt ne Fliege in der Milch. Bonko. Aber ich kann sorglos sein. Fang ne Fliege ich im Wein. Und das ist schön. Du hast ja einen Vogel, Bonko. Du und deine Zitätchen. Aber recht hast du doch. Wir können jetzt wirklich sorglos sein. Jim, der Dickköpfige, kann uns nichts mehr anhaben. Was, nein, mein Jungchen? Nichts mehr. Jetzt wirst du erst mal merken, wie schön das Leben ist. Na, hoffen wir es. Hoffen wir es, Kinder. Ab heute brauchst du dich nicht mehr so anzustrengen, Dick. Wir können uns wieder etwas Ruhe gönnen. Ja. Und Dickie, eigentlich brauchst du dir jetzt auch keine eigene Bande aufzubauen. Wieso? Na, das wolltest du doch nur tun, weil Jim Cooper dich nicht in Frieden gelassen hat. Ja, richtig, Effi. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Verflixt noch mal. Was soll ich jetzt noch mit einer Bande? Warum soll ich mich mit Angestellten plagen? All die Gewaltverbrechen brauchen mich nicht mehr zu rühren. Du kannst wieder in deinem eigentlichen Beruf arbeiten. Als kleiner Taschendieb, ohne Ambitionen, ohne Ehrgeiz. Wir führen ein stilles, friedliches Leben. Unser Lebensunterhalt, glauben wir uns ohne jedes Risiko zusammen. Es gibt keinen Kampf. Keine Mordanschläge, keine Knallereien. Wir brauchen nicht zu schießen, zu schuften, zu rackern. Wir haben wieder Freizeit. Und übers Wochenende fahren wir hinaus ins Grüne. Du hast eine Heldentat vollbracht, Jungchen. Chicago ist wieder frei. Keine Bandentyrannei, keine Konkurrenzklausel. In der Unterwelt Chicagos herrscht wieder Gewerbefreiheit. Ich könnte Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen, Mr. Dickens. Ja? Sie wissen ja, ich bin gelernter Taschendieb. Na klar, Bonko. Ich werde ausbaldobern, Schmierstehen und was sonst noch anfällt. Wir gründen einen kleinen, aber soliden Gewerbebetrieb. Also abgemacht, Kinder. Und wir beide, Dick? Ja, Effi? Verstehst du, was ich meine? Natürlich, mein Schatz. Wir haben endlich wieder etwas mehr Zeit füreinander. Ich könnte Klavier spielen, du würdest mir zuhören. Ich könnte Patiencen legen, du würdest mir zusehen. Und gemeinsam? Gemeinsam? Gemeinsam könnten wir 66 spielen. Na, das meine ich nicht. Wir könnten endlich heiraten. Heiraten? Ach so, ja. Daran habe ich eigentlich gar nicht... daran habe ich natürlich schon immer gedacht. Aber ich fürchte, das Standesamt wird uns einen Strich durch die Rechnung machen. Nachdem Jim Cooper tot ist, werden sie jetzt mit doppeltem Eifer nach Dickie Dick Dickens suchen. Oh, jemine. Oh, ja, das hatte ich ja noch gar nicht bedacht. Na ja. Polizei ist ja auch noch da. Oh, weia. Oh, dann ist ja Essig mit unseren schönen Plänen. Och, du bist ein alter Pessimist, Bonko. Wir tauchen einfach in den Untergrund. Vor allem du, mein Junge. Du machst einen Strich unter all dein bisheriges Leben und fängst neu wieder an. Ein Strich unter mein Leben. Ja, das wäre gar nicht so übel. Aber, Moment mal. Wartet hier auf mich, ja? Ich bin gleich wieder da. Was hat er denn jetzt vor? Herr Ober. Er hat eine Idee gehabt, junger Mann. Und das ist immer so etwas wie eine Sternstunde. Dickies Ideen kennen nicht ihresgleichen. Schnell, entschlossen und genial. Seht dort, er spricht schon mit dem Ober. Ich möchte gerne mal telefonieren. Bitte, mein Herr, hier ist der Apparat. Sie zahlt dann an der Theke. Danke. Bitte, hier spricht Streubenguss. Hallo, Joshua Benedict, hier Dickens. Dick. Keine Angst, Streubenguss, ich will nichts von Ihnen, nur eine kleine Gefälligkeit. Und? War die Polizei schon bei Ihnen? Nein, Mr. Dickens, warum? Na, ich nehme an, sie wird kommen. Aber vorher muss ich mit Ihnen sprechen, Joshua. Bleiben Sie bitte im Haus, ja? Aber öffnen Sie niemand die Tür, hören Sie? Niemand. Auch Ihnen nicht? Ach, Quatsch, mir sollen Sie natürlich aufmachen. Ich klingle dreimal kurz, zweimal lang. Tüt, tüt, tüt, tüt, tüt. Können Sie sich das merken? Tüt, tüt, tüt, tüt, tüt. Nein. Tüt, tüt, tüt, tüt, tüt. Tüt, tüt, tüt, tüt, tüt. Ja, kapiert? Ja, ist gut, Mr. Dickens. Danke. War jemand hier in der Zwischenzeit? Keine Seele. Gut. Haben Sie schon gehört, was in der Park Avenue passiert ist? Jim Cooper, nicht wahr? Er trug sich mit Mordabsicht. Ich habe versucht, Sie zu warnen. Dickens, ich habe bei Ihnen angerufen. Ja, aber... ich weiß. Cooper hatte Mordabsichten, stimmt. Aber wie das so oft ist im Leben, am Schluss muss der selbst dran glauben. Er und 13 seiner Spießgesellen. Donnerwetter, dann ist Jim Cooper jetzt... Abgebucht. Sein Konto war auch reichlich überzogen. Oh. Nun passen Sie auf, Joshua. Früher oder später wird die Polizei rauskriegen, dass Sie der Besitzer des Hauses in der Park Avenue sind. Sie wird bei Ihnen auffahren und Fragen stellen. Ah, ich verstehe. Ich werde natürlich mit keinem Wort erwähnen, dass Sie die Villa bewohnt haben. Falsch. Falsch, gerade das sollen Sie der Polizei erzählen. Bitte? Sagen Sie meinetwegen, Sie hätten keine Ahnung gehabt, dass ich nicht ganz astrein bin. Dann kann Ihnen nichts geschehen. Naja, wenn Sie Wert darauf legen, will ich das gern tun. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht recht denken, was Sie damit bezwecken. Passen Sie auf. Ich will einen Strich unter mein bisheriges Leben machen. Die Polizei hat mich bis jetzt noch nie zu Gesicht bekommen. Es existiert auch kein Bild von mir. Vortrefflich, Mr. Dickens. Dann können Sie doch untertauchen. Sie nehmen einfach einen anderen Namen an und ich glaube, ich könnte Ihnen sogar behilflich sein, einen neuen Pass zu bekommen. Man hat so seine Verbindung. Sehr freundlich, aber das genügt mir nicht. Ich möchte ganze Arbeit leisten, Joshua. Nägel mit Köpfen. Bitte? Solange es noch einen Dickens gibt, wird er auch von der Polizei gesucht. Die ganze Maschinerie des Gesetzes läuft weiter und hält nicht eher an, als bis Dickens gefangen ist. Wenn er aber tot ist, Mr. Strömguss, wird ihn kein Polizist der Welt mehr suchen. Sie wollen sich doch nicht das Leben nehmen, gerade jetzt, wo... Ich nicht. Sie sollen mir das Leben nehmen. Ich? Sehen Sie... Unter den 14 Leichen, die in der Park Avenue herumliegen, werden bestimmt 2 oder 3 sein, die die Polizei nicht identifizieren kann. Das ist anzunehmen. Gangster tragen normalerweise keine Ausweispapiere bei sich. Ja, man wird sie zu den Toten führen, Mr. Strömguss, und man wird sie fragen, ob sie jemanden davon gekannt haben. Dann werden sie auf einen der Burschen deuten und werden sagen, jawohl, meine Herren, diesen da kenne ich, das ist Dickie Dick Dickens, das ist der Mann, dem ich das Haus vermietet habe. Dann ist Dickie Dick Dickens tot. Sein Name wird aus den Fahndungspapieren der Polizei gestrichen und er hat endlich seine Ruhe. Hm. Kapiert? Ja, ich glaube, das habe ich kapiert. Es geschah genauso, wie Dickie Dick Dickens vorausgesehen hatte. Die Polizei kam, fragte... Und Joshua Benedict Strömguss antwortete... Dickie Dick Dickens. Aber ja, Herr Kriminalkommissar, Dickie Dick Dickens, so heißt der Herr, dem ich das Haus in der Park Avenue vermietet habe. Aha. Sehen Sie, da hätten wir es. Mr. Strömguss, das ist leider eine sehr unangenehme Sache. Unangenehm für Sie. Bitte? Weil Sie einem asozialen Element widerrechtlich Unterschlupf gewährt haben. Ich glaube, ich verstehe immer noch nicht. Sind Sie vorbestraft? Ich? Ja, du guter Himmel, wie kommen Sie denn darauf? Schon die Frage ist mehr als eine Beleidigung. Warum vermieten Sie dann Ihr Haus an den gerissensten Verbrecher unserer Zeit? Bitte wie? Hab ich recht verstanden? Sagten Sie soeben etwas von einem gerissenen Verbrecher? Ja, Dickie Dick Dickens steht mit fingerdicken Buchstaben in unserer Fahndungskartei. Und das, mein Herr, hätten Sie wissen müssen. Warum? Ihre Pflicht als Staatsbürger. Verzeihen Sie, mein Herr Beamter. Sie reden ein wenig außerhalb Ihrer Kompetenz. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe guten Glaubens gehandelt und mir daher nicht das Geringste zu Schulden kommen lassen. Und nun darf ich Sie bitten, sich zu entfernen. Guten Tag. Ja, da, Da wäre noch etwas, Mr. Stolbenguss. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns auf einen kurzen Sprung in das Leichenschauhaus begleiten würden. Oh, du meine Güte, was haben Sie mit mir vor? Der Bezirksstaatsanwalt möchte, dass Sie sich dort eine Reihe von erschossenen Gangstern ansehen und möglicherweise Dickie Dick Dickens identifizieren. Wir wissen nämlich nicht, wie er aussieht. Wie bitte? Ja, was muss ich denn nun wieder hören? Die Polizei weiß nicht einmal, wie ein mit fingerdicken Buchstaben gesuchter Verbrecher aussieht, aber von mir verlangt man, dass ich über jeden kleinen Fehltritt meiner Mieter Bescheid weiß. Ha! Man führte Mr. Joshua Benedict Stroybengus in das Leichenschauhaus. Man zeigte ihm dort drei Gangster, die in der Park Avenue ihr Leben gelassen hatten, die man aber nicht hatte identifizieren können. Joshua Benedict Stroybengus aber deutete auf einen der Toten und sagte: Jawohl, Herr Bezirksstaatsanwalt, diesen da kenne ich. Das ist Dickie Dick Dickens. Das ist der Mann, dem ich das Haus vermietet habe. Ich danke Ihnen, Mr. Stroybengus, und Ihnen gratuliere ich, Kommissar Hillbilly. Sie haben einen kapitalen Fang gemacht. Im Namen des Gesetzes war Dickie Dick Dickens somit gestorben. Die spärlichen Unterlagen, die die Polizei über seine Person besaß, wurden zu den Akten gelegt. Kriminalkommissar Hillbilly erhielt das Polizeiverdienstkreuz zweiter Klasse mit Samtband und goldener Fischgräte. Und die Presse war des Lobes voll über seine von uneigennützigem Einsatzwillen sprühende Heldentat. Ganz Chicago dankt dem tapferen Kommissar Hillbilly, der die Stadt vom Verbrecherunwesen gereinigt hat. Na bravo, lies weiter, Bonko. Ja. Die beiden prominentesten Verbrecher unserer Tage wurden von ihm zur Strecke gebracht. Jim Cooper, der ungekrönte König der Unterwelt, und Dickie Dick Dickens, der geheimnisvolle Gegenspieler Jim Coopers, der Millionendieb von Chicago, dessen Spiel nun zu Ende ist. Hast du gedacht? Oh, wenn die wissen. Die Ermittlungsverfahren gegen Cooper und Dickens sind abgeschlossen. Die beiden gefährlichsten Männer unserer Stadt sind unschädlich gemacht. Chicago kann wieder ruhig schlafen. Ja, das ist ein Wort. Legen wir uns schlafen. Ein paar Stunden Ruhe haben wir uns alle verdient. Schlaf, mein Gangster, mein Taschendieb. Nimm deine Braut in den Arm. Schlaf mit ihr, denn sie hat dich lieb. Vergangen sind Sorgen und Harm. Bei ihr ruhst du wohlig und warm. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Danke, Joshua Benedict. Ich habe seit Monaten nicht mehr so gut geschlafen wie heute Nacht. Ich fühle mich wie neugeboren. Ja, das sind Sie auch, Mr. Poltingbrook. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie meinen? Ich sagte herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mr. Poltingbrook. Ich fürchte, ich verstehe ihn nicht ganz. Nein, sagten Sie nicht, Sie wollten ganze Arbeit leisten? Nägel mit Köpfen? Ja, natürlich. Ja, sehen Sie, Dickie Dick Dickens gilt seit gestern als tot. Aber so, wie ich Sie jetzt vor mir sehe, kommen Sie mir noch ziemlich lebendig vor. Herzlichen Dank. Da aber Mr. Dickens tot ist, sind Sie zweifellos jemand anderes. Des Rätsels Lösung habe ich hier in meiner Aktentasche. Sie sind Mr. Maxim Frank Poltingbrook. Ach, Maxim. Maxim, wie schön. Ja, wenn ich etwas verspreche, halte ich es auch. Ein altes Geschäftsprinzip von mir. Und was habe ich Ihnen versprochen? Neue Papiere. Bitte, Mr. Poltingbrook, hier ist Ihr Pass. Danke. Hier ist der Taufschein, hier die Geburtsurkunde und der Führerschein. Aber Vorsicht damit. Alle Achtung, Mr. Sträubenguss. Ich verstehe zwar nicht viel vom Handel mit Ausweispapieren, aber diese scheinen mir ganz ausgezeichnete Fälschungen zu sein. Aber, Nägel mit Köpfen, lieber Freund, das sind keine Fälschungen, es sind Originalpapiere. Ach. Und die Personalien stimmen recht gut mit den Ihren überein. Der ehemalige Besitzer des Passes hatte graue Augen, Sie haben graue Augen. Er war dunkelblond, Sie sind dunkelblond. Er war 1,79 groß und Sie? 1,78. Er ist 1897 geboren. Na, ich 2 Jahre später, aber das würde nichts ausmachen. Aber was ist mit dem Passfoto? Sehen Sie sich's doch an. Hm? Der ursprüngliche Mr. Poltingbrook trug einen Bart. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass er den abrasiert hat, könnte es doch gut Ihr Gesicht sein. Der Pass passt. Wie auf Maß. Und der Vorteil ist eben, dass er goldecht ist. Bis auf einen einzigen kleinen Stempel, der Grenzübertritt von Mexiko nach den Vereinigten Staaten. Ach so, ja. Ihr Namensvorgänger hat nämlich zuletzt in Mexiko gelebt. Ja, und wie kommt es, dass er seine Papiere nicht braucht? Nur weil er tot ist. Mhm. Und woher haben Sie seine Papiere, wenn man fragen darf? Natürlich dürfen Sie. Ich habe sie von einem Geschäftsfreund. Mr. Poltingbrook hat vor einem halben Jahr Selbstmord begangen. Ach was, aber dann? Ja, nichts aber dann. Poltingbrook hat sich von einer Steilküste ins Meer gestürzt. Ach. Ja, der einzige Zeuge dieses Vorfalls ist mein Bekannter. Ja, ja. Aber er wird sich hüten, etwas darüber zu erzählen, weil... naja, eben weil er der einzige Zeuge ist. Mhm, so, das leuchtet mir nur halb ein. Aber. Logisch, wenn 2 Leute einen einsamen Weg an der Steilküste entlang gehen und der eine fällt herunter, dann könnte das zwar Selbstmord sein, aber die Polizei wird immer glauben, der andere habe nachgeholfen. Er denkt, er kriegt sonst einen Mordprozess an den Hals. Genau. Naja, ich habe zwar bisher nur die besten Erfahrungen mit unserer Polizei gemacht, aber man kann nie vorsichtig genug sein. Ja, das habe ich meinem Bekannten auch gesagt und deshalb hat er mir die Papiere kostenlos überlassen. Er ist froh, dass er sie los ist. Sie sind ein alter Gauner. Noch alt. Sagen Sie, Joshua, können Sie mir etwas über mein vergangenes Leben berichten? Es wäre, denke ich, ganz angebracht, wenn ich wenigstens in groben Zügen unterrichtet wäre. Aber gern. Sie sind 1897 in Candy auf Ceylon geboren, als Sohn eines britischen Kolonialoffiziers. Welche überraschende Ehre. Ja. Sie haben Ihre Eltern kaum kennengelernt. Die starben bald nach Ihrer Geburt. Malaria. Ach Gott. Mitleidige Eingeborene haben sich Ihrer angenommen. Aber schon 2 Jahre später wurden Sie in die Heimat Ihrer Eltern nach Nordirland gebracht. Dort wuchsen Sie bei einem entfernten Cousin Ihres Vaters auf, Broderick Poltingbrook. Broderick Poltingbrook. Er war Köhler. Ach. Ist übrigens inzwischen gestorben. Wie rührend. Ja, Sie lebten in einer Köhlerhütte. Kaum jemand hat Sie gekannt. Ja, ich war also ein kontaktarmes, vernachlässigtes Knäblein. Sie waren ein rechter Wildfang. Sie sind meistens in den Wäldern herumgestrolcht. 1917, Sie waren gerade 19 Jahre alt geworden, entzogen Sie sich dem Militärdienst, indem Sie sich als blinder Passagier nach Mexiko einschifften. Das war aber nicht sehr edel von mir. Ja, Sie durchstreiften das Land als Viehhirt, als Tagelöhner, als Landstreicher. Sie sind nie sesshaft geworden. Bin ich mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Nie. Sie sind zwar etwas arbeitsscheu, aber ein grundehrlicher Mensch. Bravo. Ja, vor einem halben Jahr, Sie lebten damals in der Nähe von La Paz auf Niederkalifornien, litten Sie unter Depressionen und sind aus dem Leben geschieden. Na, kein Wunder bei der Jugend. Ja, das heißt, darüber dürfen Sie natürlich nicht reden. Nach Ihren Papieren sind Sie nach Nordamerika gereist, wo Sie bis heute geblieben sind, arbeitslos und auf die Hilfe von barmherzigen Menschen angewiesen. Wenn man das so hört, kann man direkt Mitleid mit sich selbst bekommen. Ja. Ich habe Ihnen Ihren Lebenslauf genau aufgeschrieben. Danke. Hier, bitte, lernen Sie das gut auswendig und dann werfen Sie das Manuskript fort. Heißen Dank, Joshua Benedict, heißen Dank. Bitte sehr, Mr. Maxim F. Poltingbrook. Maxim F. Poltingbrook. Maxim F. Poltingbrook. Dicke Dick Dickens, der Verbrecher, sah sein letztes Morgenrot. Seine Leiche liegt im Schauhaus, bleich und starr und mausetot. Dicke, dicke, Dickens, den Verbrecher, ward der Sündelohn serviert. Denn das Schicksal ohne Gnade hat sein Leben ausradiert. Doch seiner Asche ist frisch entstiegen ein Bürger ehrenhaft und klug. Mit falschem Pass ein neues Leben führt Mr. Maxim Poltingbrook. Dicke Dick Dickens, der Verbrecher, hat euch alle fasziniert. Drum ehre seinem Angedenken, denn seinen Stand hat er geziert. Und Dicke Dick Dickens, alias Maxim Frank Poltingbrook, tat, wie ihm geheißen. Während der nächsten zwei Tage war er ununterbrochen damit beschäftigt, seinen Lebenslauf auswendig zu lernen. Am dritten Tag fühlte er sich fit für ein Kreuzverhör, in dem ihn seine Freunde über sein Leben befragten. Wie heißt du, mein Jungchen? Maxim Frank Poltingbrook. Wo haben Sie 1911 gelebt? In Nordirland, in der Nähe von Blackwater, bei einem entfernten Onkel väterlicherseits. Wie hieß der Onkel und was war er vom Beruf? Broderick Poltingbrook Köhler. Du, Dick, hör mal. Ja, mein Schatz? Oh, das darf dir aber nicht passieren. Was? Auf diesen Namen darfst du nicht mehr hören. Du heißt weder Dicky noch Dick noch Mr. Dickens. Sondern Maxim F. Poltingbrook. Ach, du hast recht, mein Engel. Also weiter. Wo sind Sie geboren? In Candy, auf der Insel Ceylon. Warum bist du aus Irland fortgegangen? Hatte keine Lust, Soldat zu werden. Wann starb dein Vater? Mein Vater... Christopher Poltingbrook. Er war britischer Kolonialoffizier und starb an Malaria. Ich habe nicht gefragt, wie er hieß, was er war und woran er starb, sondern wann er starb. Ja, das war so ungefähr um 1900. Kein Mensch stirbt ungefähr, auch dein Vater nicht. Er starb genau am 15. Mai 1901. Sie übten den ganzen Tag. Schweißperlen der Konzentration standen auf der Stirn von Dicky Dick Dickens. Alias Maxim Frank Poltingbrook. Aber er gab nicht auf. Verbissen arbeitete er Stunde für Stunde bis tief in die Nacht hinein. Es war übrigens eine regnerische Nacht, die für diesen Zweck wie geschaffen schien. Das Verhör ging weiter. Immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Da, endlich, der neue Tag graute schon im Osten, war es soweit. Was haben Sie in Mexiko getrieben? Herum habe ich mich getrieben als Viehhirt, Tagelöhner. Wie hieß deine Mutter? Dorothy Poltingbrook, geborene Saunders. Was geschah im Jahre 1903? 1903 wurde ich als fünfjähriger Junge von Ceylon nach Nordirland gebracht, wo ich in einer Köhlerhütte meines inzwischen verstorbenen Onkels Broderick Poltingbrook in einem Wald in der Nähe von Blackwater aufwuchs. Sehr gut. Ich glaube, mein Jungchen, für heute können wir Schluss machen. Ja, ist auch schon spät geworden. Können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist, Mr. Dickens? Sie müssen sich irren, mein Herr. Ich heiße nicht Dickens. Mein Name ist Poltingbrook. Oh. Bravo! Lass dich nicht auf den Leim führen. Nein. Komm, Schatz, dafür kriegst du einen Extrakuss. Mm. Ja. Du hast deine Aufgaben gut gelernt. Ja? Habe ich das Examen bestanden? Mit Auszeichnung. Und das sollten wir begießen. Ja, ja. Das jetzt fängt dein neues Leben an. Hier, Freunde, hoch die Tassen auf eine goldene Zukunft. Cheerio. Cheerio! Ich finde, wir sollten auf den Mann trinken, dem du das alles verdankst. Auf Joshua Benedict Streubenguss. Ja, er lebe hoch! Streubenguss lebe hoch! Ja, eigentlich sollten wir uns ihm erkenntlich erweisen. Meinst du nicht auch, Effi? Ja, sicher. Aber wie? Indem wir ihm etwas zu verdienen geben. Er ist Geschäftsmann, also kaufen wir etwas bei ihm. Kaufen? Na, ich finde, das geht zu weit. Seit wann kauft man dann, wenn man genauso gut klauen kann? Nein. Es gibt etwas, das ich richtig gehend kaufen möchte. Wie ein ganz normaler, ehrlicher Bürgersmann. Die Aufregung der letzten Tage hat dich aber arg mitgenommen, Jungchen. Was könnte denn das schon sein? Rate mal. Na, so verrückt bin ich noch nicht, dass ich so etwas raten kann. Und du, Effi? Fällt dir nichts ein? Oh, nun mach es doch nicht so spannend. Sag schon. Na so, na. Ein paar Trauringe. Oh, ein paar... Ja. Ein paar Trauringe. Oh, Dick. Maxim. Frank, das ist ja... Soll das etwa heißen, dass wir... Ja, mein Schatz, das soll heißen. Wenn du allerdings keine Lust hast... Aber natürlich habe ich Lust. Natürlich hatte sie Lust. Welche Frau hätte keine Lust, wenn es ums Heiraten geht? Auf den Tag genau 4 Wochen später gab sie dem ehrenwerten Mr. Maxim F. Poltingbrook das Ja-Wort fürs Leben. Ja. Das war Effis Ja-Wort. Damit, meine Damen und Herren, war das Leben von Dicky Dick Dickens wirklich beendet. Ein gefahrvolles, riskantes Leben. Ein Leben, in dem er ständig mit dem einen Bein im Zuchthaus, mit dem anderen im Grabe gestanden hatte. Dicky Dick Dickens war tot. Es gab nichts mehr, das an sein verflossenes Dasein erinnerte. Die Gespenster der Vergangenheit waren verscheucht. Und wie ein Phönix aus der Asche des verblichenen Mr. Dickens erhob sich Maxim F. Poltingbrook, ein ehrenvoller, friedliebender Bürger. Das Ehepaar Poltingbrook kaufte sich ein idyllisches Häuschen in einem stillen Vorort von Chicago, lebte dort in Glück und Freude, legte Patiencen, spielte Wiener Walzer und 66. Mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten. Übrigens kein neues Zitat von Bonko, sondern ein altes von Schiller. Eines Tages schien es, als verdüstere sich der Himmel von Chicago. Finstere Schatten der Vergangenheit krochen herauf und legten sich unheildreuend über das idyllische Häuschen in dem stillen Vorort von Chicago. Als Dicky Dick Dickens, alias Maxim F. Poltingbrook, des Abends von der Arbeit nach Haus kam, empfing ihn seine Frau mit sichtbaren Anzeichen höchster Erregung. Bleib hier, geh nicht ins Wohnzimmer. Aber Effi, du sollst nicht Dick zu mir sein, auch wenn wir allein sind. Wir sind nicht allein. Was? Außerdem ist jetzt sowieso alles egal. Ja, wieso denn? Es ist jemand von der Polizei im Wohnzimmer. Oh, Verfluch! Er will dich sprechen. Kommissar Hillbilly. Du lieber Himmel, hat er gesagt, was er will? Es ist etwas mit deinem Personal hier nicht in Ordnung. Und da haben wir es, Pest und Hölle. Wie kann das bloß herausgekommen sein? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, aber das hat jetzt keinen Sinn mehr. Ja. Du musst versuchen abzuhauen, Dick. Ich habe dir heimlich einen Koffer gepackt. Ja? Glaub nicht, dass es bemerkt hat. Geh durch die Hintertür. Mhm. Vielleicht kann ich den Kommissar so lange aufhalten, bis du genügend Vorsprung hast. Danke, mein Engel. Leb wohl. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Leb wohl, Dick. Leb wohl, Effi. Leb wohl. Guten Abend, Mr. Poltingbrook. Zu spät. Außen vorbei. Ah ja, guten Abend. Kommen Sie von einer Reise? Reise, wieso? Wegen des Koffers. Ach so, ja. Ich war, aber jetzt bin ich schon wieder da. Leider. Oh, bitte. Kommen Sie herein. Danke, danke. Zu freundlich. Wenn ich Sie so ansehe... Ja. Also... Ja, bitte? Was ist, wenn Sie mich so ansehen? Also... Also, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. So, ja? Was Sie nicht sagen. Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Wir? Ja, das müsste aber ein großer Zufall gewesen sein. Ja, ja, mir ist so. Mir ist aber gar nicht so. Nein, ich bin ziemlich sicher sogar. Ja? Guck noch mal, wo können wir zwei uns schon mal getroffen haben? Warten Sie mal. Waren Sie mal in Alaska? Alaska? Nein, nie. Ja, richtig, hier auch nicht. Das müssen zwei andere gewesen sein. Aber vielleicht im Tabakladen von Mrs. Shrickleprank. Dort kaufe ich jeden Tag meine Zeitung. Na, lassen wir das. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Ihre Gattin hat Ihnen wohl schon gesagt, dass uns einige Punkte in Ihren Personalien nicht ganz plausibel sind. So, so? Ich frage mich nur, was das wohl sein könnte. Mögen Sie vielleicht ein Schnäpschen? Nein, nein, danke. Vom Standesamt sind uns die Unterlagen über Ihre Eheschließung zugegangen. Ja, ja. Da kamen uns einige Zweifel. Ach, das finde ich aber seltsam. Worüber denn? Über Ihre Identität. Ach nein, sowas. Naja, aber um alle Irrtümer auszuschließen, bin ich zu Ihnen gekommen, um die strittigen Punkte zu klären. Ja. Wie heißen Sie mit Vornamen, Mr. Poltingbrook? Maxim Frank. Und da besteht kein Zweifel? Nun, hören Sie, ich werde doch meinen Vornamen kennen. Natürlich. Wann sind Sie geboren? Am 25. November 1897 in Candy auf Ceylon. Wer war Ihr Vater? Christopher Poltingbrook, verheiratet mit Frau Dorothy, geborene Saunders. Er war britischer Kolonialoffizier und starb am 15. Mai 1901 an Malaria. Ja, das scheint alles zu stimmen. Ja. Wie lange sind Sie auf Ceylon geblieben? Bis zum Jahre 1903. Und dann? Hat man mich nach Nordirland verfrachtet zu einem entfernten Cousin meines Vaters. Er war Köhler in der Nähe von Blackwater und hieß Broderick Poltingbrook. Broderick Poltingbrook. Mhm. Naja, also dort haben Sie Ihre Jugend verbracht. Ja, ja, hauptsächlich in den Wäldern. Ich war ein rechter Wildfang. Und später sind Sie nach Mexiko ausgewandert. Ja. 1917. Ich war gerade 19 Jahre alt geworden. In Mexiko habe ich mich bis vor einem halben Jahr aufgehalten. Danke, Mr. Poltingbrook. Aber bitte. Ich glaube, damit wäre alles geklärt. Ja, ja. Ein Zweifel über Ihre Identität kann nach meiner Meinung kaum noch bestehen. Kaum noch bestehen. Na, Gott sei Dank, Herr Kommissar. Das freut mich aber aufrichtig. Ja, deswegen muss ich Sie leider verhaften. Verhaften? In drei Teufelsnamen. Warum denn? Wegen Bigamie. Als junger Bursche haben Sie mit 18 Jahren die in Irland ansässige Margaret Stippling geehelicht. Sie haben dies zwar in aller Heimlichkeit getan und sich ein Jahr später von Ihrer Frau getrennt, aber bis auf den heutigen Tag ist die Ehe nicht geschieden. Also rechtskräftig. Ich muss Sie leider bitten, mit mir zu kommen. La, la, la. So wechselte Dickie Dick Dickens sein idyllisches Häuschen in dem stillen Vorort mit einer weniger idyllischen Zelle im weniger stillen Stadtgefängnis von Chicago. Ein Opfer seines Passes, in dem versehentlich von den drei Worten ledig, verheiratet und geschieden das Falsche unterstrichen war. Meine Damen und Herren, das war vorläufig das letzte Abenteuer von Dickie Dick Dickens. Das nächste Mal können Sie ruhig versäumen, Ihr Radio anzustellen, denn die Zeit, die Dickie Dick Dickens im Gefängnis zubrachte, verlief so ruhig, dass es sich nicht lohnt, darüber zu berichten. Aber wir melden uns wieder, wenn er seine Strafe abgesessen hat. Dann hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dickie Dick Dickens. Die Geschichte von Dickie Dick Dickens. Einen Kriminalbericht über Tatsachen und Tätlichkeiten, niedergeschrieben von Rolf und Alexandra Becker. Die Musik stahl sich zusammen, Hermann Thieme. Es spielte das Unterhaltungsorchester Beromünster, mühsam in Schach gehalten vom Komponisten. Am Technikerpult und im Montageraum verloren die Nerven Rudi Banik und seine Helfershelferin Renate Franken. Die fragwürdige Person, die die Schauergeschichte inszeniert hat, ist Lilian Westphal. Die düsteren Figuren und ihre Darsteller waren Dickie Dick Dickens, der glorreichste Taschendieb des Jahrhunderts, Wolfgang Reichmann. Effi Marconi, die schönste Gangsterbraut der Vereinigten Staaten, Monika Koch, Opa Kräkel, ein Mann, der zwar sein Herz, aber nicht mehr seine Zähne auf dem rechten Fleck hat, Alfred Schlageter, Bonko, ein liebenswürdiger Ganove mit abergläubischem Tick, Robert Tessen, Joshua Benedikt Sträubenguss, Juwelier, Hehler und Köpfchen von Format, Peter Ahrens, Polizeikommissar Hillbilly, Vehemenz, Marte Erscheinung von dürftiger Intelligenz, Wolfgang Forrester, ein forscher Bezirksstaatsanwalt, Erwin Parker, ein diskreter Kellner, Karl Mayer, die beiden Erzähler, die die Story so recht aus dem Leben gegriffen haben, Gerd Westphal und Horst Zachtleben, ein ehrendes Andenken auch Jim Cooper, dem Gangsterboss mit der Rabenseele, Kurt Beck. Meine Damen und Herren, hiermit nehmen wir Abschied von Dicke Dick Dickens und wünschen ihm einen fröhlichen Aufenthalt im Zuchthaus zu Sing Sing.